Klingt wunderbar. Doch die SPD ist skeptisch. Der damalige Fraktionsvize Sören Barthol sprach 2021 im Spiegel von einer Zerschlagung der Bahn, die seine Fraktion ablehne. Sie werde den Schienenwegeausbau mit Umstrukturierungen über Jahre lahmlegen und für erhebliche Verunsicherung bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Konzern sorgen. Fragt sich nur, ob man ausgerechnet die Frösche fragen sollte, wenn man einen Sumpf trockenlegen will. Die Rahmenbedingungen für Bahnen sind unfair. Neben hausgemachten Problemen machen der Deutschen Bahn aber auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, für die sie nichts kann. Die Bedingungen für Bahnen sind nämlich im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln unfair, auch wegen des unheilvollen Einflusses von Lobbyinteressen. Da muss zumindest in Europa etwas passieren, wenn wir es ernst meinen mit der Verkehrswende. Auch dazu ein Beispiel. Wir sind für einen Vortrag nach Oxford gefahren. Dafür sind wir in Berlin in den Zug nach Köln gestiegen. Fahrzeit knapp 4,5 Stunden. In Köln wechselten wir in den Zug nach Brüssel. Fahrzeit knapp 2 Stunden. Von Brüssel fuhren wir mit dem Eurostar unter dem Ärmelkanal durch bis London. Rund 2 Stunden. Von London bis Oxford dauerte es dann noch einmal eine knappe Stunde. Gesamtreisezeit mit Warten etwas mehr als 12 Stunden. Gesamtpreis in der zweiten Klasse pro Person rund 400 Euro. Mit dem Flugzeug hätte die ganze Reise inklusive Fahrt zum BER, Warten und Zugfahrt von London nach Oxford ungefähr 6 Stunden gedauert und pro Kopf etwa 300 Euro gekostet. Doch wir wollten nicht fliegen, denn die Ökobilanz spricht eindeutig für die Schiene. Bei solch einer Flugreise hätten wir pro Person ca. 417 Kilogramm Treibhausgase ausgestoßen, fast eine halbe Tonne. Bei der Zugreise hin und zurück waren es nur noch rund 159 Kilogramm CO2. Auch wenn solche Berechnungen nicht so genau sind, wie sie scheinen, weil eigentlich noch indirekte Emissionen dazugehören, die etwa beim Bau eines Flugzeuges oder beim Verlegen von Gleisen entstehen, ist die Richtung doch klar. Die Flugreise verursacht gegenüber der Bahnfahrt eine vielfache Menge an CO2-Emissionen. Trotzdem ist Fliegen billiger. Warum? Weil die Rahmenbedingungen für die beiden Reisearten extrem unterschiedlich und die Lasten ungerecht verteilt sind. In erster Linie wird Fliegen enorm subventioniert. Flugzeuge können fast überall steuerfrei tanken, weil auf Kerosin keine Abgaben erhoben werden. In Deutschland ist das im Energiesteuergesetz verankert. Auf internationaler Ebene ergibt es sich aus den Regeln der UN-Organisation für zivile Luftfahrt namens ICAO. Im Gegensatz dazu werden Benzin und Diesel für Loks überall besteuert. In Deutschland ist der Steuersatz nur wenig geringer als für Haushalte oder die Industrie. Das fällt schwer ins Gewicht, weil noch längst nicht alle Bahnstrecken elektrifiziert sind. Auf globaler Ebene lässt sich diese Wettbewerbsverzerrung nicht in absehbarer Zeit korrigieren. In der EU ist eine Besteuerung von Kerosin allerdings bereits seit 2005 möglich. Auch der Verkehrsclub Deutschland fordert seit Jahren, Kerosin auf innerdeutschen Flügen zu besteuern. Außerdem könnte Deutschland eine Abgabe auf Flugtickets erheben. Norwegen und die Niederlande tun das bereits. Unser westliches Nachbarland hat die Steuer sogar erst im Herbst 2022 auf nun 28,58 Euro mehr als verdreifacht, um mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Folgte der Bund diesem Vorbild, könnte das Einnahmen von mehreren 100 Millionen Euro im Jahr generieren, die in den Ausbau der Schienenwege investiert werden könnten. Doch nicht nur beim Treibstoff wird der Bahnverkehr in Deutschland gegenüber dem Flugverkehr steuerlich extrem benachteiligt. Die Bahn muss auch auf alle verkauften Tickets eine Umsatzsteuer von 7% abführen.